Sie hören den vierten Teil des Artikels Sauerland, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 18. Dezember 2014. Kapitel Natur und Umwelt. Das Sauerland ist geprägt durch eine Mittelgebirgslandschaft mit Buchen- und Fichtenwäldern. Mischwälder sowie andere Laub- und Nadelwälder sind eher selten. Wegen der vielen Berge wird es manchmal auch als Land der 1000 Berge bezeichnet. In den Jahren 1961 bis 1965 wurden mehrere Landstriche als Naturparks ausgewiesen. Im Norden zwischen Ruhr und Möhne liegt der Naturpark Arnsberger Wald. Der Naturpark Rothaargebirge breitet sich über das Hochsauerland, Wittgenstein und Teile von Südsauerland und Siegerland aus. Im Dreieck von Sorpe, Henne und sauerländischem Lennegebirge findet man den Naturpark Homert. Südwestlich davon schließt sich der Naturpark Ebbegebirge an. Zwischen Brilon und Marsberg befindet sich der Naturpark Diemelsee im Grenzgebiet zum hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg. Im nordwestlichen Sauerland befindet sich der Lürwald, der auf 1618 Hektar Fläche als Naturschutzgebiet Lürwald ausgewiesen ist. Das Gebiet ist Teil des 2633 Hektar großen FFH-Gebietes Lürwald und Biberbach und des 2637 Hektar großen Vogelschutzgebietes Lürwald und Biberbach. Im Januar 2007 hinterließ der Orkan Kyrill vor allem in den Nadelwäldern erhebliche Zerstörungen durch Windbruch. Von der Gesamtfläche des Hochsauerlandkreises, des Märkischen Kreises und des Kreises Olpe sowie der Gemeinden Ense, Möhnesee, Rüthen und Warstein im Kreis Soest und Diemelsee und Willingen im Landkreis Waldeck-Frankenberg lag der Waldanteil im Jahr 2010 knapp über 50%. Im Vergleich dazu betrug die Waldfläche in der Bundesrepublik 30,1%, in Nordrhein-Westfalen 25,6%. Südlich von Bestwig befindet sich die Plästerlegge, der höchste Wasserfall in Nordrhein-Westfalen. Für die Tier- und Pflanzenwelt hat das Sauerland überregionale Bedeutung. Das Rothaargebirge hat im Raum Winterberg, Olsberg und Brilon seine höchsten Erhebungen mit dem Kahlen Asten und der Umgebung der Hochheide Neuer Hagen. Hier sind aufgrund der besonderen Klimalage und der Höhenlagen von über 800 Meter die einzigen Vorkommen einiger Tier- und Pflanzenarten in Nordrhein-Westfalen. Zu erwähnen sind Alpenmilchlattich, Alpenbärlapp und zweiblütiges Veilchen. Auch das Kalkgebiet der Briloner Hochfläche mit den Magerrasen an den Kalkkuppen beherbergt eine einzigartige Vegetation. Als Besonderheiten seien Quendel-Sommerwurz und Steppenfenchel genannt. Eine weitere Besonderheit ist die Vegetation der Karstquellen der Alme mit dem Vorkommen des Pyrenäen-Löffelkrauts. Die Medebacher Bucht ist als europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Insbesondere die bedeutenden Vorkommen des Raubwürgers, Neuntöters und Braunkehlchens haben dazu beigetragen. Der Marsberger Raum mit dem Diemelgebiet besitzt ausgedehnte Kalkmagerrasen auf Zechsteinuntergrund. Bekannt ist auch das Felsenmeer in Hemer, das durch den Einsturz der dort vorher vorhandenen Höhlen entstand. Für den Erhalt der Kulturlandschaft mit der hohen Artenvielfalt setzt sich im Hochsauerlandkreis insbesondere der Verein für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis, kurz VNV, ein. Im Hochsauerlandkreis, im Märkischen Kreis und im Kreis Soest bestehen biologische Stationen, die mit Förderung durch das Land die Schutzgebiete im jeweiligen Kreis betreuen. Sie hörten den vierten Teil des Artikels Sauerland aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.